dahin den ganzen Tag rumstehen. Da geht's schon wieder weiter. Ja, hier machen wir was. Komm, komm, komm, ich will noch einen Kaffee trinken. Ja, alles klar. Komm, Feierabend machen. Mal, ich schon hier. Ja, hier nochmal Fast Elch. Hey, du bist ja? Ja. Oh, heißt dein Schwanzo oder du? Naja, ich heiß Fast, ja, und mein Schwanz heißt der Age, ja. Du hast den längsten in Frankfurt, oder, sagt man? Ja, dafür ist mein Schwanz halt bekannt, ja. Ich bin die geilste Muschi aus Salzkotten und würde gern für euch tanzen, ihr Schwänze. Ah ja, wie soll ich das auffassen? Du würdest gern für uns tanzen, ja. Ist dir das auch im Klaren, dass wir sind 7 Leute, ja, und wir ficken dich dann alle zusammen? Ich plane euch auch alle auf der Bühne. Ja, das hört sich ja ganz gut an, ja. Hast du denn unsere Adresse? Ich bring meine ganzen Chicas mit, dann können die uns alle durchficken. Richtig krass Hardcore, ja. Bombe krass, Junge. Ja. Kann ich auch mein Bein in dein Arschloch stecken? Auf jeden Fall. Ja. Naja, okay, das hört sich ehrlich gut an, ja, weil es auf so alten hier... Weißt du, wir sind eine ganze Truppe, so, ich bin die Susi und... Normal haben wir immer gestrippt und so bei Baseball-Shows, das weißt ja wie. Und jetzt wollten wir uns mal was Neues anschauen. Zahlt ihr auch gut? Wie meinst du das jetzt? Im Bumsen? Ob wir gut sind? Naja, für unsere Tänzchen da auf der Bühne, du weißt schon. Naja, klar, wir brauchen halt 3-4 Mädels. Ja, einer schiebt sich das Mikrofon in die Fotze, sehr klar. Weil wir brauchen wieder den Schleimeffekt. Weil, weißt du, wir sind ja Profi-Prostituierte. Ja. Das ist halt gut, ja. Okay, also ich melde mich da, ne? Bis dann, Honey. Ja, mach's gut.